Gefesselt steht der breite See, gehemmt in seinem Laufe der Strom. Im Sturze von türmenden Felsen hart, gestockt und stumm der Wasserfall. Im dürren Haine tönt kein thank you. steht der Wandrer nun, verwirrt und zweifelhaft. Wohin diese Idee lenken soll, wohin, wohin den Schritt er lenken soll. Vergebens suchet den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergebens suchet den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergebens strenget sich an und wartet durch den tiefen Schnee, und wartet durch den tiefen Schnee. Findet sich immer mehr verirrt, findet sich immer mehr verirrt. Jetzt sinket ihm Mut und Angst beklemmt sein Herz, da den Tag sich neigen sieht und Müdigkeit und Frost ihm alle Glieder lähmt. Jetzt sinket ihm Mut und Angst beklemmt sein Herz. Doch plötzlich trifft sein spähend Aug der Schimmer eines nahen Lichts. Schwatzen wir von ihrer Jugendzeit die Väter, zu Kerb und Reise fliegt die Weidengärt, und Netze strickt aus Hühnern untere Haufe dort. Am Raken spinnen die Mütter, am laufenden Rade die Töchter, und ihren Fleiß beliebt ein ungekünstelt frohes Lied. Gesponnen ist der Flachs, nun stehen die Räder still. Da wird der Kreis verengt und von dem Männervolk umringt, zu horchen auf die neue Mär, die Hanne jetzt erzählen wird. Traf er allein sie an. Und wo die frohen Nächte? nicht wahr? Wo sind sie nun? Wo? Verschwunden sind sie wie ein Traum. Nur Tugend bleibt, sie bleibt allein. Leitet uns unwandelbar durch Zeit- und Jahreswechsel, durch Jammer oder Freude bis zu dem höchsten Ziele hin. Von dessen Lippen Wahrheit floh. Verlangen.